Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt, es sei denn, dass sie es erlassen oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Und wenn ihr es erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl.